Dicker, fühl mich wie der Pate. Lebe rufen, lass sie warten. Folge nur noch meiner Nase. Dicker, nein, ich muss nicht schaden. Dicker, fühl mich wie der Pate. Lebe rufen, lass sie warten. Folge nur noch meiner Nase. Dicker, nein, ich muss nicht schaden. Zu viel Gas, Dicker. Zu viel Gas, Dicker. All die Hater wollen mich schaden, ja. All die Hater wollen mich schaden, ja. Zu viel Gas, Dicker. Zu viel Gas, Dicker. All die Hater wollen mich schaden, ja. All die Hater wollen mich schaden, ja. Ja, ich traue keinem, Dicker. Selbst ist der Mann, ja. Ich bin euch voraus, nein, sie kommen nicht mehr ran, ja. Sie wollen mich jetzt ein und sie klopfen jetzt an, ja, ja, ja, ja. Nein, ich hab das alles nicht mit Absicht gemacht, ja. Sie machen mir nachher, ja, sie fucken mich ab. Doch mein Flow ist fire und ich wackel euch ab, ja, ja, ja, ja. Ich werde euch niemals vergeben, Dicker. Erfolg, der verändert mein Leben, Dicker. Ja, es fühlt sich grad an wie ein Segen, Dicker. Ja, ja. Ja, sie hätten jetzt gerne meinen Platz, Dicker. Dabei gibt es für mich keinen Ersatz, Dicker. Ihr seid neidisch, verbreitet jetzt Hass, Dicker. Ja, während ich Tag und Nacht nacker, Dicker, ich bleibe ein Macher. Bin wieder straff, wieder Kaffer. Kill euch alle, nennt's Massaker. Überroll euch wie ein Trucker. Rappe die Tracks einfach locker. Während die Keks alle stottern. Hebe jetzt ab, Helikopter. Ich trinke über Drink, keine Wodka. Gestern nur Geld für ein Bopper. Heute bestell ich mir Lobster. Dicker, fühl mich wie der Pate. Lebe rufen, lass sie warten. Folge nur noch meiner Nase. Dicker, nein, ich muss nicht schaden. Dicker, fühl mich wie der Pate. Lebe rufen, lass sie warten. Folge nur noch meiner Nase. Dicker, nein, ich muss nicht schaden. Zu viel Gas, Dicker. Zu viel Gas, Dicker. All die Hater wollen mich schaden, ja. All die Hater wollen mich schaden, ja. Zu viel Gas, Dicker. Zu viel Gas, Dicker. All die Hater wollen mich schaden, ja. All die Hater wollen mich schaden. Sie wünschen sich jetzt, dass ich falle. Ich allein gegen euch alle. Fülle bald riesige Hallen. Kauf mir die neueste Karre. Mund voller Edelmetalle. Ja, ja, ich bin immer dankbar. Kann verstehen, dass ihr Angst habt. Denn ich mach große Schritte, ihr springt von einer Klippe. Nein, es gibt keinen Ausweg. Nein, eure Tracks wird zu flippen. All die Groupies schreien meinen Namen, ja. All die Hater kommen nicht klar und wollen mir schaden, ja. Kein Problem ist kein Problem, ich bleibe gerade, ja. Ihr könnt weiterhin versuchen, mich zu jagen, ja. So viel Last kann ich nicht tragen, nein. Dabei sollten wir uns alle nicht beklagen, nein. Tausend Interviews, ihr stellt so viele Fragen, ja. Ihr wollt nicht sein, ist auch kein Ding, ich will Milliarden, ja. Dicker, fühl mich wie der Pate. Lebe rufen, lass sie warten. Folge nur noch meiner Nase. Dicker, nein, ich muss nicht schaden. Dicker, fühl mich wie der Pate. Lebe rufen, lass sie warten. Folge nur noch meiner Nase. Dicker, nein, ich muss nicht schaden. Zu viel Gas, Dicker. Zu viel Gas, Dicker. All die Hater wollen mich schaden, ja. All die Hater wollen mich schaden, ja. Zu viel Gas, Dicker. Zu viel Gas, Dicker. All die Hater wollen mich schaden, ja. All die Hater wollen mich schaden.